Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Holla die Waldfee. Also heute war, ja, war es noch richtig warm geworden. Oder es war eigentlich den ganzen Tag warm. Aber, Das Regen, keine Ahnung. Der laut Wetterradar kommen sollte, ist nicht gekommen. Und ich habe jetzt wieder beide Fenster auf, obwohl, mal eben gucken, aber mehr so auf Kippe, damit das hier so ein bisschen durchlüftet. So, morgen soll es nochmal richtig warm werden. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich ins Freibad fahre oder wieder zum Woltsee. Und da war heute überhaupt nichts los. Das war keine Ahnung. Also kaum Geringverdiener und kaum Fruchtfliegenbestäuber da gewesen. Und aber so langsam bin ich richtig im Braun und merkt das auch so im Gesicht. Dass da immer mehr After-Sun-Spray drauf muss. Und ja, ist noch relativ früh, aber ich sage, ich wollte eigentlich Joko Winterscheid zu Ende gucken. Wer stellt mir die Schuhe? Aber da ist so einer dabei, keine Ahnung, Deutschlands dümmster Prominenter oder was, wie der sich nennt. Also keine Ahnung, ob der nur markiert oder war gerade die Frage, wie die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen heißt. Da hat er gesagt, Köln. Also das weiß der selbst, ich, dass das Düsseldorf ist. Ne? Also. Und der macht mich irgendwie aggressiv und... Ja, so, eigentlich wollten heute zwei Leute vorbeikommen. Beide haben sich nicht gemeldet mehr. Ja, mal gucken, was das morgen gibt. Und wollte auch nur mal ganz kurz Hallo sagen, einmal in die Kamera gähnen. Das ist so schwül warm hier, Leute, das ist wahnsinnig. Ich kann den ganzen Tag nur trinken. Aber irgendwie tut der Eistee mir auf den Magen schlagen, die Pepsi Zero mir auf den Magen schlagen, die Apfelschorle mit Sprudel, mit Kohlensäure mir auf den Magen schlagen und ja. Aber ich glaube, das liegt am Rauchen. Also ich darf wirklich nicht mehr so viel rauchen und ja, wollte auch nur mal ganz kurz Hallo sagen und will das einmal in die Kamera gehen und alles nicht so einfach. Ja, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht. Ne? Ich wünsche euch noch, wie gesagt, ich bin jetzt raus. Ich habe auch nichts Großartiges zu erzählen. Und ja, ich bin jetzt raus und mal gucken, was die nächsten Tage so bringen. Soll er wieder schlechter werden? Und ja, und dann schauen wir mal. Soll eine neue Serie, Film auf Disney Plus kommen? Habe ich gerade in der Vorschau von gesehen. Ab 15. August. So. Konnte aber nicht erkennen, weil ich den Ton aus hatte, ob das eine Serie ist oder ein Spielfilm. Keine Ahnung, irgendwie Mischmaß aus Prey heißt das, glaube ich. Prey, genau. Muss ich mir mal merken, muss ich gleich mal googeln. Und was das für ein Rotz ist. So, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht. Das war's. Ich werde demnächst mal was länger aufnehmen und ich merke das nämlich hier. Ich höre mir das ja meistens nochmal selber an. Und da kann man richtig gut bei einschlafen. So als gute Nachtgeschichte. Werde ich mal vorbereiten und ja. Das war's jetzt auch. Ich gehe noch einmal. Moment. So, das war's jetzt auch. Und ja, nicht immer alles so ernst nehmen und euch allen noch einen angenehmen Abend. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, Unsere Stadt, euer aller Stadt, bleibt mir gewogen.